Erster Jesus ging wieder in eine Synagoge, wo ein Mann mit einer gelähmten Hand war. Zweiter, sie beobachteten Jesus genau, um zu sehen, ob er den Mann am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen konnten. Dritter, Jesus sagte zu dem Mann mit der gelähmten Hand, steh auf und komm nach vorne. Vierter, dann fragte er sie, ist es am Sabbat erlaubt, Gutes oder Böses zu tun, ein Leben zu retten oder zu zerstören? Aber sie schwiegen. Fünfter, Jesus sah sie zornig an, weil er traurig über ihre Herzenshärte war. Dann sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund. Sechster, die Pharisäer gingen sofort hinaus und beschlossen zusammen mit den Herodianern, wie sie Jesus töten könnten. Siebter, Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück, und viele Menschen aus Galiläa und Jude folgten ihm. Achter, auch aus Jerusalem, Idumea, dem Gebiet jenseits des Jordan und der Gegend um Tyrus und Sidon kamen viele Menschen zu ihm, weil sie gehört hatten, was er alles tat. Neunter, deshalb sagte Jesus zu seinen Jüngern, sie sollten ein Boot für ihn bereithalten, damit die vielen Menschen ihn nicht erdrückten. Zehnter, denn er heilte viele Menschen, so dass alle, die krank waren, sich zu ihm drängten, um ihn zu berühren. Elfter, und wenn die bösen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Zwölfter, aber Jesus befahl ihnen streng, dass sie nicht verraten sollten, wer er war. Dreizehnter, Jesus ging auf einen Berg und rief die zu sich, die er wollte, und sie kamen zu ihm. Vierzehnter, er wählte 12 Männer aus, die er auch Apostel nannte, damit sie bei ihm waren und er sie aussenden konnte, um seine Botschaft zu verkünden. Fünfzehnter, er gab ihnen auch die Macht, Dämonen auszutreiben. Sechzehnter, er wählte diese 12 Männer aus und gab Simon den Namen Petrus. 17. Dann wählte er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, aus. Diesen beiden gab er den Beinamen Boanerges, was Donnersöhne bedeutet. 18. Auch Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, Thaddäus und Simon den Kananäer wählte er aus. 19. Und Judas Iskariot, der ihn später verriet. 20. Jesus kam nach Hause, und wieder versammelte sich eine große Menschenmenge, so dass er und seine Jünger nicht einmal essen konnten. 21. Als seine Familie davon hörte, gingen sie los, um ihn zu holen, denn sie sagten, er ist verrückt geworden. 22. Die Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren, sagten, er ist vom Beelzebul besessen, und er treibt Dämonen mit der Hilfe des Obersten der Dämonen aus. 23. Jesus rief sie zu sich und sagte ihnen in Gleichnissen, wie kann Satan Satan austreiben? 24. Wenn ein Reich innerlich gespalten ist, dann kann dieses Reich nicht bestehen. 25. Und wenn ein Haus innerlich gespalten ist, dann kann dieses Haus nicht bestehen. 26. Wenn Satan gegen sich selbst kämpft und gespalten ist, dann kann er nicht bestehen, sondern es ist sein Ende. 27. Aber niemand kann in das Haus eines starken Mannes eindringen und ihm seine Sachen wegnehmen, es sei denn, er fesselt zuerst den starken Mann, danach kann er sein Haus ausrauben. 28. Ich versichere euch, alle Sünden werden den Menschen vergeben werden, auch alle Beleidigungen, die sie aussprechen. 29. Wer aber den Heiligen Geist beleidigt, wird niemals Vergebung erhalten, sondern ist für immer einer ewigen Sünde schuldig. 30. Jesus sagte dies, weil sie behaupteten, er habe einen bösen Geist. 31. Seine Mutter und seine Brüder kamen und standen draußen, sie ließen ihn rufen. 32. Viele Menschen saßen um ihn herum, und jemand sagte zu ihm, schau, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. 33. Jesus antwortete ihnen, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? 34. Er blickte auf die Menschen, die um ihn herum saßen, und sagte, schaut, das sind meine Mutter und meine Brüder. 35. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.